hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten. Ballermann-Nana-Nachrichten. Deutschland! Laut Regierung ist die Arbeitslosenzahl so klein wie zuletzt, anno dazu mal. Es ist leicht, Arbeitsplätze zu erheben, schwer dagegen ist davon zu leben. Etwas Statistik muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein. Die Rechnung wird keine Sau verstehen, doch so wird's weitergehen. Oh Gott! Gerhard Schröder macht mit Putin das Feierbiest. Das ist der rote Gerhard, der zum Diktator wird. Während Gauck Erdogan die Leviten liest. Ja, wo denn Madrid schlachtet Bayern München. Sündenbock, schuld war nur Pep Guardiola, der war schuld daran. Uli Hoeneß empfiehlt Sitzfußball. Ballermann, na na na Nachrichten, Ballermann, na na na Nachrichten. Mehr Spaß, einfach SWR3.